So, nimmt er auf? Er nimmt auf. Ja, wieder der nächste spannende Versuch. Heute das erste Mal mit der neuen Skype-Konfiguration. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Heute versuche ich auch mal ein bisschen mehr am Mikro zu bleiben als sonst. Wird ja auch nur einen Chat geben. Noch sind wir auch nicht live. Das geht erst in 2 Minuten los. Nochmal einen Tee trinken. So, habe ich alles hier? Ja. Aufnahme läuft, Weintrauben sind da noch ein paar, Cola, Wasser, Tee, Kerze brennt, Gummibärchen sind da, Fenster sind auf. Genau, jetzt muss das Licht nochmal dimmen, damit mir nicht noch die ganzen Mücken hier reinkommen. Licht an, jetzt geh nochmal, ich bin gleich wieder da, ich gehe mal da schnell das große, helle Scheiß-Neo. Neonlicht ausmachen. So, noch ein paar Mal herzhaft gähnen. Nicht, weil ich so hundemüde wäre. Müde bin ich zwar auch, aber nicht nur deswegen, sondern um Sauerstoff in die Lungen zu kriegen, damit man nicht während des Podcasts gähnt. Kann auch passieren, liegt dann aber mit Sicherheit nicht am Gast, sondern an mir. So, alles vorbereitet. 20:13 Uhr und 48 Sekunden. Das heißt, am Minütchen warten wir noch. Noch ein Schluckchen Tee. Man soll ja keine Schokolade essen. Das belegt die Stimme nur. Eigentlich soll man gar nichts essen beim Podcast, aber. Ja, also 1,5 bis 2 Stunden manchmal sitzen und reden, dann muss ich einfach zwischendurch irgendwas mal einschieben. Tee ist, glaube ich, auch nicht das optimale. Wasser wäre besser, aber ich brauche vorher immer noch mal einen heißen Tee. Das Wasser mal nach vorne stellen hier. Erstaunlicherweise ist es noch nicht mal so kalt hier unten. Kühl, aber nicht kalt. Das kommt, glaube ich, während des Gesprächs wahrscheinlich. Obwohl die Tür ist zu, die Geräte laufen alle. Hier stehen auch noch 2 NAS rum, die so ein bisschen Wärme abgeben. Von daher, Kerze brennt. Schönes Bild. Jetzt habe ich es hier romantisch. Und ich glaube, wir werden mal loslegen. Moment. Schluckchen Tee noch. Ach, und der Start wird einfach. Die Aufregung ist jetzt sowieso da. Das ist immer direkt vom Podcast. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Lass mal kurz gucken. So, ordentlich gegähnt und jetzt fangen wir mal an und gehen Richtung Live. Willkommen bei 1000 Mics. Bitte drück die Sterntaste, um die Übertragung zu starten. Du bist live on air. So, dann begrüße ich mal alle wieder schön. Ich hoffe, dass soundmäßig alles klappt. Zumindest alle Anzeigen sagen mir, dass alles geht. Ja, das ist ja jedes Mal hier. Irgendwie wollten wir ab und zu experimentieren. Im Moment sind wir dabei, jedes Mal zu experimentieren. Senkt die Aufregung vor so einer Sendung auch nicht gerade. Aber ich glaube, es müsste jetzt alles gehen. Ich gucke nochmal in den anderen Chat. Ja, da habe ich drüben Bescheid gesagt. Da ist auch kaum einer noch. Den werde ich heute nämlich nicht weiter beachten, weil wenn ich das hier alleine mache, dann kann ich nicht tatsächlich noch 2 Chats gleichzeitig betreuen. Das wird nichts. Der lenkt ja eh schon ziemlich viel ab. Letztes Mal war das ja auch okay. Und auch diesmal soll der Chat wieder dabei sein, gar keine Frage. Denn für mich ist und bleibt das mit ein ganz wichtiger Punkt bei unserem Podcast. Nicht, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, sondern weil ich einfach diese Interaktion toll finde und das einfach Spaß macht, mit den Leuten ein bisschen zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, heute erste Mal auch der Versuch, so ein bisschen bessere Balance zu finden und nicht nur mit dem Chat zu reden. Und wenn mit dem Chat zu reden, dann auch deutlich zu sagen, was genau. Schönen guten Abend also an alle Konservenhörer, obwohl die auch vielleicht guten Morgen jetzt haben oder guten Mahlzeit oder was auch immer. Und zumindest einen schönen Abend an euch, mein lieber Chat. Der 1000-Mike-Chat heute. Das werden wir jetzt erstmal so beibehalten. Der ist einfach für Leute, die so gar nicht vom Computer kommen. Ja, wie soll ich sagen, ist das einfach der flüssigere Chat. Der ist halt auf der Seite, wo auch der Livestream kommt. Das ist dann aus einem Guss. Trotzdem werden wir mit Sicherheit beim nächsten Mal auch wieder, also wenn ich mit Marco wieder zusammen den Gäste-Podcast mache, dann sind wir zu zweit. Und dann werden wir zumindest den anderen Chat nochmal testen im IRC. Aber dazu möchte ich dann zu zweit sein, weil alleine ist das echt unrealistisch. Also dann bin ich nur noch im Chat zugange. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich noch was ich vorher, ich komme immer so ein bisschen vor wie ein Pastor, ob ich vorher noch was an- oder abkündigen will. Aber es ist keiner gestorben und ich habe auch nichts, was so richtig wichtig ist. Nö. Und die Termine habe ich ja bekannt gegeben, die nächsten. Ich finde, die sind gar nicht schlecht. Anfang Oktober haben wir mal 2 Wochen Pause da drin oder anderthalb. Das muss dann auch mal sein. Wir wollen euch ja auch nicht überfrachten. Ja, danach ist er fast im Wochentakt. Und also das ist auch nicht das Ziel. Also 2-mal im Monat, das soll so das Ziel sein. Alles andere wird ein wenig viel. Okay, was haben wir noch? So, jetzt muss ich erstmal schauen. Jetzt rufen wir einfach direkt mal den Heckenländer an. Vermute mal, der freut sich auch drauf. Und da wollen wir ihn auch nicht so lange warten lassen. So, mal sehen, ob alles klappt. Oh, Sound kommt. Oh, bisschen laut, habe ich das Gefühl. Ja, hallo Jörg. Hallo, guten Abend erstmal. Ja, einen Abend in die Runde. Soweit hat es schon mal geklappt, das ist schon mal gut. Ich muss jetzt so ein bisschen gucken, dass wir auf ein Level bei der Lautstärke kommen. Aber das sind wir, glaube ich, fast. Ja, auf dem Mischpult sieht es zumindest so aus. So, jetzt muss ich ein bisschen hin und her klicken am Anfang, damit ich so ein bisschen hier erstmal alles wieder geordnet bekomme. Und wenn der Chat soll mir zur Not Bescheid sagen, falls das irgendwie nicht klappen sollte oder der Sound schlecht ist. Denn wir beide hören es, glaube ich, nicht. Also ich höre dich gut. Komme ich bei dir auch gut an? Ja, einwandfrei. Okay, da haben wir da schon mal kein Problem. Das ist schon mal gut. So, fangen wir mal an. Sag mir mal, erstmal, das Bild finde ich schon mal geil. Muss ich mal sagen, wie bist du darauf gekommen? Also dein Bild bei Geocaching.com an dem Profil. Ja, also wir hatten ein Bild gesucht, das uns als Team darstellt, beziehungsweise als die Heckenländer-Familie. Und da bin ich auf ein Bild gestoßen, das so ähnlich aussah. Und das war auch von der Lizenz her so, dass man es verwenden kann. Und dann habe ich es einfach ein bisschen verändert. Das Mini-Casherle ein bisschen kleiner gemacht in der Mitte. Ich finde auch, es ist ganz gut geworden. Ach, ich sehe es gerade, ja, bei Skype wird es ja auch angezeigt, das habe ich vorher gar nicht gesehen hier. Das heißt, ihr geht meistens zu dritt und einer hat einen Vogel. Ja, wir gehen, genau, wir haben allen Vogel. Nee, natürlich gehen wir zu dritt, ich gehe aber auch ab und zu alleine. Beziehungsweise mit meinem Cache-Partner Max oder mit anderen Cachern aus der Umgebung. Aber häufig cachen wir als Familie. Was hast du denn, Sohn oder Tochter? Oder? Ich habe eine Tochter. Und wie alt ist sie jetzt? Die ist 4 Jahre alt. Ach, denn ist sie doch noch begeistert dabei, vermute ich, oder? Ja, also wenn das große Dosen sind, ist die gerne dabei. Enttäuscht ist sie, wenn das Filmdöschen sind. Ja, okay, klar. Das ja. Das ist verständlich. Und zu lang darf es wahrscheinlich auch nicht sein, schätze ich mal, ne? Ach, ja, kommt drauf an. Also die ist schon ganz gerne draußen und so ein Waldspaziergang macht ja auch Spaß. Ja, also es muss immer ein bisschen nebenher eine Beschäftigung sein, irgendwelche Geschichten von Räubern im Wald, aber dann geht die gerne mit. Ja, ich habe das bei Marco, also Sibalba, der hat ja auch eine kleine Tochter, die haben wir ja mal mitgehabt, da war sie auch so 4 und da war es kein Problem, ja. Die hat sich auch ein bisschen damit sich selber beschäftigt, wenn wir mal klettern waren oder so. Fand ich ganz erstaunlich, hätte ich gar nicht erwartet bei so kleinen Kindern. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich weiß von Freunden, wenn die älter werden, irgendwann haben die keine Lust mehr. Mhm. Aber also noch ist es ganz gut. Ja, ich glaube, es kommt dann später wieder. Ich denke mal so, irgendwann hört das auf, dann ist was anderes wichtiger, dann irgendwann kommt noch die Pubertät und danach, da könnte das dann wieder spannender werden. Aber ich glaube, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ja, das ist noch eine Weile hin. Ich habe gesehen, ich habe mal ein bisschen gestalkt, so viel ist ja gar nicht über dich zu finden. Ja. An Lost Places bist du interessiert? Ich habe selber noch kaum Lost Places gecached. Ja, einerseits fehlt mir die Zeit, das ist dann immer schwierig. Also Lost Places mit Familie kannst du vergessen, ne? Schön, schön wär's, ja. Ja. Du siehst das richtig, aber viele leider nicht. Ja, aber also klar, die, die hier bei uns in der Gegend liegen, im näheren Umfeld, habe ich gemacht. Ich mache das auch gerne. Klar, macht Spaß. Wo kommst du her, in grobe Richtung? Heckenland, ist Heckenländer, ist das ein Gebiet oder? Das ist ein Gebiet zwischen Freiburg und Offenburg, also Südwesten von Ah, Deutschland. okay, da habe ich bestimmt noch keinen gemacht, ja. Ja. Und Ja, da. bekannt sind hier ja die Caches von der Doomritterbande. Ich glaube, die sind deutschlandweit bekannt. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Muss auch nichts zu bedeuten haben. So viel kenne ich jetzt auch nicht über ganz Deutschland verteilt. Also das hält sich bei mir auch in Grenzen. Ja. Und die machen Lost Places? Die haben eine Menge Lost Places. Ja. Also der bekannteste ist, glaube ich, Extreme Lack of Space. Elos, das ist ein 5-5er. In einem Bunker. Oh, Moment mal, wenn jetzt einer dabei ist, der mitschreibt, ne, für unsere Shownotes, dann wäre das toll. Nur mal so am Rande eingestreut für unser Chat. Vielleicht erbarmt sich einer und schreibt das mal mit, solche Sachen, damit ich das später kriegen kann. Ich wollte dich nicht unterbrechen, mach mal, Gottes Willen, mal weiter. Ja, und ne, die haben also wirklich nette Sachen liegen. Was da immer ein bisschen das Problem ist, sind ellenlange Rechnungen fürs Final. Aber die haben wirklich schöne Caches liegen. Ja, Flop schreibt gerade in den Chat Stone Rose. Den habe ich selber noch nicht gemacht, aber der wird auch empfohlen. Hat auch eine Menge Favoritenpunkte. Was ist denn das für ein Lost Place? Also von der Art jetzt her, also verlassene Fabrik oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt einen, den kann man beschreiben, glaube ich, ohne zu spoilern. Der liegt in einem Steinbruch. Vergessene Welt heißt der, glaube ich. Und das ist ein Naturschutzgebiet, den kann man auch nur 3 Monate im Jahr machen. Oh, cool. Rest von der Zeit ist er gesperrt wegen Naturschutz. Und der Steinbruch ist also wirklich vergessene Welt. Da stehen noch alte Maschinen drin, da gibt es Gleisanlagen, es gibt ein bisschen was zu klettern, also wirklich klasse. Funktioniert das denn mit dem, dass er nur zeitweise besuchbar ist? Also halten die Leute sich dran da bei euch? Ich glaube schon, also ich habe den Cache nicht auf der Watchlist. Ich vermute auch, dass die Dose abräumen einfach. Und Ja, es ist okay, dann, bekannt, ja. es steht so im Listing, ja. Ja, okay, dann klappt das. Das interessiert mich immer, weil Lost Place ist ja doch zur Zeit, also zumindest für mich waren sie jetzt auf Facebook, hatten wir da einige Diskussionen oder auf Twitter auch. Wie ist denn dein Stand so dazu? Weil ich bin ja mal der, der sagt, nee, also eigentlich, ja, Lost Places heutzutage, wenn man wirklich die als Lost Places schützen will, dann packt sie nicht mehr auf Geocaching.com, sondern macht da irgendwas anderes mit. Wie siehst du das denn? Naja, also wenn es offensichtlich ist, dass es verboten ist, einen Platz zu betreten, Ja, dann, ne? klar, das sowieso jetzt, aber auch sagen wir mal, wenn es so legal ist oder zumindest so eine Gegend ist, wo man sieht, okay, der Zaun ist jetzt nicht gezogen worden, weil die Leute dich da nicht wollen, sondern der Zaun ist aus versicherungstechnischen Gründen gezogen worden. Also, wenn ich sag mal, das ist ein legaler, was hältst du davon, den dann zu listen? Ja, klar. Schwierig. Also ich, ja, schwierig. Ja, ich weiß, ich verstehe dich, Also, deswegen interessiert mich die ja. Meinung, ja. Also wir haben auch einen Cache liegen. das ist nicht unbedingt ein Lost Place. Hat ein bisschen Hauch von Lost Place und der wird erstaunlich wenig angegangen. Ist Multi oder ein Tradi oder? Das ist eine Letterbox Okay. mit drei Stages plus Final. Da ist man 2,5, 3 Stunden durch. Wie ist der eingestuft? 4, 5, 3, 5. Oh, dann Und erstaunt mich das, ja. ja. Und das ist eigentlich auch eine relativ seltene Ja, DT-Kombination, eben, vor allem die vier deswegen. Fünfer, da Genau. sind ja alle scharf drauf. Aber ich Ja. vermute auch, es ist einiges zu latschen und Ja. ne, ein paar Stages, also einfach Auto raus und in das verlassene Fabrikgebäude, so ist es halt nicht. Und es ist ein schweres Rätsel vorne dran, wobei, Ah, wenn die okay. ersten 30 durch sind, dann kannst Ja. du auch das Rätsel vergessen, weil das sowas spricht sich ja immer rum. Wobei, da geht es vielen mittlerweile auch wie mir. Ich hole mir Rätsel schlicht nicht mehr. Also in der Pocket Query schon nicht mehr. Das krieg ich gar nicht mehr mit, solche Dinger. Aber das wundert mich, weil, also ich sag mal so, wenn du einen echt schützen willst, halte ich von den Rätseln gar nicht so viel, weil die sich eben, wie du schon sagst, schnell rumsprechen. Ich halte mehr davon tatsächlich, wenn man ein bisschen mit der DT-Wertung spielt. Das heißt, machen drei Dreier von, schreibt dazu, dass es ein Multi ist. Und zumindest hier bei uns in der Region kommt kaum noch einer. Ist echt wahr. Einfach, die wissen, da müssen sie was laufen und dann, ja, ne? Ja. Das stimmt, klar. Also sobald man mehr als 550 Meter vom Auto weg muss, dann wird der Cache kaum noch angegangen. Ja, Ja. genau. Genau so sieht's aus. Dann habt ihr das bei euch auch, das freut mich. Ich dachte schon, das ist nur bei uns so. Ja, erstaunlicherweise aber die Tradi-Runden, wenn da 40 Tradis liegen und man muss 20 Kilometer latschen, die werden Mitgemacht. aber gemacht. Ja. Ja. Punkte sind zwar uninteressant, aber trotzdem siehst du genau, dass danach gegangen wird. Obwohl ich habe das Gefühl, es ein bisschen nachlässt, weil ich glaube, es haben jetzt so viele schon die 10.000, teilweise ja in ein, zwei Jahren zusammen, dass diese Zahlen mittlerweile relativ egal werden. Ich meine, wenn ich gesehen habe bei dir, du bist jetzt seit 2010 dabei und hast 700 Founds, dann zählst du ja auch eher zu dem, was man Genusscacher allgemein hin so nennt. Ja, klar, das liegt natürlich auch an der Familie und als ich angefangen habe oder als wir angefangen haben, waren wir auch viel mehr draußen als jetzt. Ich habe am Anfang auch eine Statistik geführt auf meiner Profilseite. Irgendwann habe ich ein bisschen Hass bekommen mit diesen ewigen Tradi-Serien und dann habe ich die Statistik eingestampft, auch um mich selbst ein bisschen vor der Punktegeilheit zu schützen. Und ich merke, seit ich keine Statistik mehr da rein schreibe, muss ich nicht mehr jede Dose mitnehmen. Also da staune ich tatsächlich immer wieder drüber. Also das höre ich von ganz vielen. Also den Effekt habe ich so gar nicht. Also diese Statistik treibt mich da nicht, sondern ich gucke mir die mal nachher an, wie sich das entwickelt. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich mich so selbst unter Druck setze. Was ich mir abgewöhnt habe, ist, dass ich eher mir den Druck gemacht habe, dass ich immer möglichst alles schaffen möchte. Das ist auch eine blöde Einstellung gewesen. Die habe ich mir allerdings mittlerweile auch abgewöhnt. Ja, das ist auch gar nicht möglich. Also es sei denn, du machst das Vollzeit. Naja, am Anfang war es möglich. Das ist, glaube ich, so das Blöde von vielen, die so mit meiner Zeit angefangen haben. Weißt du, zu unserer Anfangszeit war das halt noch möglich. Und dann wurde es immer schwieriger, aber davon hat man sich so ein bisschen treiben lassen. Also das ging mir so. Das war für mich so ein bisschen der Druck, der dann dahinter hing. Ja, das gut, die alte Zeit, die habe ich nie miterlebt. Also ich Ja, bin klar. zum Cachen gekommen über einen Kollegen, der auch lange dabei ist. Das Team Schokokekse, die haben 2003 oder so angefangen. Cooler Name, der ist mir schon sympathischer. Und der hat mich da irgendwann mitgenommen und hat natürlich immer von früher erzählt, Ja, dass das, früher alles besser war. ja. Also ich kenne es nur so, wie es jetzt ist, ne? Ja, aber das, da muss ich diese mal so allgemein auch mal ein bisschen gerade rücken, weil das wird mir auch oft gesagt, dass man mit diesem früher war alles besser kommt. Ja, das ist aber auch, wenn du, das war früher nicht besser, das war früher anders. Und vielen hat es früher besser gefallen. Ich weiß nicht, ob es wirklich besser war, aber natürlich war es schöner, weil du einfach alles mehr für dich alleine hattest, weißt du? Das waren halt hier in Hamburg vielleicht 20 Kescher oder so. Und jeden Lost Place hattest du für dich alleine, wenn du ihn gemacht hast. Klar ist das schöner, als wenn ich heute da hinkomme und da stehen schon fünf Autos. Ja, aber das ist der Lauf der Dinge. Also es wird sich nicht ändern. Aber wo das herkommt, ist halt wirklich, dass es einfach früher einfacher war. Ich würde es nicht mal schöner nennen, aber einfacher. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass du, wenn die Gruppe kleiner ist, dann kennst du natürlich alle, Ja. zumindest aus deiner Home Zone. Ja. Dann kennst du auch die Macken oder die kannst du ungefähr einschätzen, was der für eine Dose legt. Ja, stimmt. Und jetzt kommt ja jede Woche kommen 100 neue dazu und dann liegt eine neue Dose da. Keine Ahnung. Ist Ja, das die stimmt. Fiesecke oder ist das was Schönes? Ja, man kann es nicht mehr erkennen, ne? Also auch selbst wenn man das Listing mal guckt und so, aber es ist schwierig, das noch auseinanderzuhalten. Das sehe ich auch so. Ich muss mal, Ja. einmal muss ich den Chat mir jetzt mal kurz dort zwischendurch eingeben, bevor ich das vergesse. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Hall drauf bei mir. Kann ich aber nicht ändern im Moment. Und solange der nicht wirklich stört, lasse ich den auch drauf, weil ich habe keine Lust, hier meinen ganzen Keller mit Eierpappen abzukleben. Nur mal so zwischendurch eingestreut. Weil ich muss einfach mal gucken, so ab und zu muss der Chat ja wenigstens ein bisschen was sagen dürfen hier. Aber der ist heute, der beschäftigt sich mit sich selber, das funktioniert schon ganz gut. Ja, ich finde ja den IRC wesentlich angenehmer als diesen 1000-Mikes-Chat. Ja, geht mir im Prinzip auch so, aber ich bin Programmierer. Aber ich mache auch Support, von daher kenne ich auch Leute, wo ich weiß, wenn du denen so einen IRC-Chat gibst, Ja. ja, das ist, kommt nicht gut an. Ja. Also. Also noch eine Sache zu der letzten Folge mit dem Chat, dass da auf einmal Nicknames waren mit Unterstrich am Ende. Das liegt daran, dass der Nickname, sobald du rausfliegst, ist für eine Zeit lang gesperrt. Das heißt, wenn du dich wieder anmeldest, kriegst du deinen Namen plus den Unterstrich am Ende. Ah, okay. Also da wollte niemand trollen oder so. Das war Naja, gewollt so. das kam halt, weil wir ja eine Zeit lang einen Troll hier hatten. Vielleicht taucht er auch wieder auf, ich weiß es nicht. Also der es echt extrem betrieben hat. Deswegen hatte ich gleich die Befürchtung, dass das genau der ist. Ich kannte mich jetzt mit IRC auch nicht so aus und deswegen will ich das auch erst weiter testen, wenn wir das wieder zu zweit machen. Weil wenn ich jetzt alleine hier sitze, habe ich genug Technik zu bedienen, so dass ich echt zufrieden bin, wenn ich das in den Griff kriege. Denn jetzt läuft Skype, da muss ich auch so ein bisschen darauf achten, dass wir gleich laut sind. Dann läuft der Chat noch und dann, ja gut, kannst du dir etwa vorstellen, wie viele Geräte da hier so vor sich hinlaufen. Jo. Jetzt muss ich mal hin und her klicken. Was habe ich mir denn noch so Schönes aufgeschrieben? Achso, da hatte ich dein Profil, das habe ich natürlich so ein bisschen gestalkt. Challenges hast du auch ein paar gemacht. Was hältst du da denn von? Ach, Challenges. Mittlerweile habe ich das komplett aus den Augen verloren. Ich habe da mal ein paar gemacht, als das ganz neu war. Da dachte ich, das ist vielleicht eine Alternative zu den Virtuals und fand die Ja. Idee gar nicht so schlecht. Also was machst du, wenn du einen schönen Ort zeigen willst, da kannst du aber keine Dose hinlegen. Ja, da lässt sich drüber streiten, ob das noch was mit Caching zu tun hat oder nicht. Ja, klar. Mittlerweile, ich habe bestimmt schon ein halbes Jahr keine mehr gemacht. Ich glaube, es ging ganz vielen so. Also die eine Hälfte hat gesagt, nee, finde ich völlig doof, das gehört ich auch zu, habe ich einfach ignoriert, das interessierte mich dann auch wenig. Die andere Hälfte hat gesagt, oh, probieren wir mal aus. Und ich habe das Gefühl, so richtig viele machen die Dinger nicht mehr. Also wenn dann, wenn es nun wirklich sich aufdrängt, weil man sowieso da ist oder so. So scheint mir das im Moment sich zu bewegen. Weil die meisten haben so wie Ja. du, so 8 bis 10 und dann tut sich, glaube ich, auch nicht mehr viel. Ja, dann hat man das mal ausgetestet, weiß, wie es funktioniert und dann ist gut. Ich habe oder wir haben selber eine Challenge mitten in Freiburg am Freiburger Münster. Und die wird so, ich weiß nicht, ein, zweimal im Monat kommt da ein neuer Log-Eintrag dazu. Das musst du da Also es hält machen. sich sehr in, da musst du einen Wasserspeier am Freiburger Münster finden und fotografieren. Okay. Also nichts sich zum Affen machen. Nee, nee. Ja, also ich weiß nicht, 2010 kennst du noch die Logbedingungen? Waren die für dich, hast du die überhaupt noch erlebt? Von Earthcaches Nee, oder? bei Mysteries gab es früher die Möglichkeit, dass du bei Mysteries Logbedingungen gemacht hast. Das heißt, du musstest dich fotografieren, indem du, was weiß ich, jetzt mal übertrieben, auf dem Kopf vom Münster standst so. Nein. Okay, Weil das ist, also ich hatte eher das Gefühl, das wurde immer so geredet, als wenn das ein Ersatz für Virtuals ist. Ich hatte eher das Gefühl, das ist ein Ersatz für die Logbedingungen von früher. Also früher konnte man bei Mysteries als Owner Logbedingungen vorgeben. Berühmtestes Beispiel ist diese Walddusche. Weiß ich nicht, ob du den kennst. Ja, den kenne ich. Genau, und da war die Logbedingung, du musst ein Foto machen. Das war dann wirklich Bedingung, sonst durftest du den nicht loggen. Das wurde dann irgendwann abgeschafft, weil ein paar, wie immer, das natürlich übertrieben haben und wirklich sehr merkwürdige Logbedingungen hatten. Also wir hatten hier einen, da solltest du dir mit Schuhcreme das Gesicht braun anmalen und Obama schreien oder irgend so was. Also schon sehr speziell, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und dann wurden diese Dinger irgendwann verboten. Und dann kamen die, also für mich als Alt-Cacher, sage ich jetzt einfach mal, kamen die dann für mich in Form von Challenges wieder, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Also da wurde es wirklich absurd. Deswegen fragte ich auch deinen, deswegen interessiert mich auch immer die Logbedingungen. Ja, also ich denke, zum Affen machen kann sich ja jeder nach eigenem Gusto, aber also Walddusche finde ich einfach eine lustige Idee. Ja, keine Und Frage. wenn ich da jemals hinkomme, dann mache ich natürlich auch ein Foto, wie ich da unter der Dusche stehe. Also wenn man, ich, Ja. das ist einer der, weißt du, mir ist das mittlerweile ehrlich scheißegal, soll die Leute loggen, was sie wollen. Aber wer die Walddusche ohne Foto loggt, das ist für mich wirklich ein Spinner. Sorry, aber diesem Cash schuldet man ein Foto, egal wie man darunter aussieht. Sonst ist das doch völliger Schwachsinn. Also den Humor muss man doch haben. Ne? Also, Ja, klar. ja, sagst du so. Ich weiß nicht, ob die nicht schon die ersten ohne Foto mittlerweile gelockt haben. Keine Ahnung. Ja, und selbst wenn es so ist, also dann lass die doch locken, weil dann, bevor das irgendwelche Diskussionen Ja, ja, gibt, ja. im Listing am besten noch, Ja, sehr gern genommen, ja, ja. Ich dann lass gestehe, die locken und gut. ab und zu überkommt es mich dann auch mal. Ich versuche mir das auch mittlerweile zu verkneifen, das klappt auch ganz gut. Aber ab und zu überkommt es mich auch immer noch mal, dass ich was dazu schreiben muss, weil ich dann einfach echt denke, Jungs, ja, es ist nur ein Hobby, aber könnt ihr euch nicht ein bisschen benehmen, sozusagen. Also, naja. Die Frage ist aber, ich glaube, genau bei solchen Typen erreichst du aber Ja. nichts oder maximal das Gegenteil, ne? Ja, ich weiß ganz genau, dass ich da genau falsch handle, ja. Kennst du die Situation, du weißt genau, dass du was falsch machst und ja. Ja, klar, wer kennt ihn nicht? Das ist eigentlich schade, dass du keine Statistik mehr hier drauf hast, also kann ich gar nicht richtig gut gucken. Aber hättest du ja doch mal ins Profil eine reinschmeißen müssen. Jo. So, ich muss mal gucken, was hast du denn noch hier so stehen? Hast du alle Cache-Typen schon durch? Wie viele sind das? 3, 6, 9? Hier gibt es noch ein paar mehr, ne? Ne, 11 hast du. Where I go, wie fandst du die denn? Also ich finde die Idee eigentlich ganz interessant, nur die Technik ist noch nicht ausgereift. Ja, die steht ja auch seit 5 Jahren still. Ja, also ich erinnere mich dran, da haben wir mal einen in Köln gemacht, in einem Park, und wir wussten schon aus den Logs vorher, dass das irgendwie Probleme gibt. Und wir waren da mit zwei Garmins und einem iPhone und einem Android-Handy, und drei von vier Geräten sind abgestürzt, und mit einem konnten wir den Cache noch zu Ende bringen. Der war wirklich nett gemacht, aber naja, Ja, also. ja. Ja. Also das Problem ist ja, also mit dem Garmin kann ich sie nicht machen, das Montana kann das ja nicht. Und mit dem Android, ja, also das Abstürzen ist gar nicht so schlimm, weil ich einfach nach jeder Station abspeichere. Das ist mittlerweile schon so irgendwie Reflex. Und dann hast du ja kein Problem damit, lädst es einfach neu. Wobei ich da mal den Tipp geben muss, wenn ihr das zwischendurch abspeichert, Jungs, macht noch eine Kopie tatsächlich von der Datei, weil letztes Mal ist mir das ganze Android abgestürzt. Und nach dem Start konnte ich die Datei, die war korrupt, nicht wieder laden. Also das war richtig geil. Aber da gibt es dann so Fake-GPS, um so ein paar Wege mal eben auf die Schnelle nachzuziehen. Also gibt es auch Lösungen für. Aber der Akku ist immer so schrecklich schnell leer. Das sehe ich immer so als das Problem. Mit was habt ihr das gemacht? Mit was für ein Handy? Das war, wie gesagt, ein iPhone war das und damals ein HTC Desire oder sowas. Wie lange haben die durchgehalten? Ach, der Akku war relativ kurz, also er Ah, war eine Stunde vielleicht so gebraucht. ja gut, Das da ist ja auch war, fast dann halb alle, oder nicht? Ja, nee, ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Also Akku war nicht das Problem. Das Ah, Problem okay. war, dass die an einer bestimmten Stage abgestürzt sind und dann hast du es nicht mehr aufrufen können, weil du außerhalb der Zone Ja, warst genau, oder da musst du nur wieder einmal die zurück. Zone betreten durftest oder irgend sowas. Ah, super, Ja. ja. Nee, kann ich mir vorstellen, das ist dann ärgerlich. Aber ich finde schon, dass das eine geile Möglichkeit ist, auch durchaus mal Sachen zu legen, wo man sie sonst ja nicht hinkriegt. Also, das ist für mich fast eher so eine Möglichkeit für Orte, wo kein Cash hin kann. Also statt dieser Challenges. Ja, und ich glaube, es gibt auch richtig schöne Where-I-Gos. Also mir wurde einer empfehlen, bei uns in der Gegend von Fogg. Da kann bestimmt der Flop den Link in den Chat werfen. Der soll richtig gut sein. Der kriegt auch Favoritenpunkte ohne Ende. Mit schönen Programmierungen, eine Menge Spaß und Witze drin. Aber ich glaube, es ist nicht ganz einfach, ein schönes Cartridge zu erstellen. Nee, das ist eine Menge Arbeit. Ich habe auch mal eins gemacht, ein relativ einfaches, also praktisch wie ein Multi mit 4 Stationen. Und das damals noch mit diesem Creator von Groundspeak. Und es war absurd, echt. Also es ist schon hart. Also ich bewundere die, die das machen, sich die Arbeit machen. Wir haben ja einen in Hamburg, und der liegt hier im Süden von Hamburg. Ich weiß jetzt den Namen aber überhaupt nicht mehr. Aber wenn man nach Where-I-Go sucht, so viele gibt es nicht. Das sind so 3 Landzungen, die ins Wasser reichen. Und du musst nach vorne laufen auf dieser Landzunge. Und an einer ist das dann richtig. Also du weißt vorher nicht welche. Und in der gleichen Zeit verfolgen dich diese Pac-Man-Figuren. Der hat das also per Zufallsgenerator gebaut. Also es ist nicht so, dass jeder auf die gleiche Landzunge muss. Das fand ich schon ziemlich genial. Also wenn du Pech hast, kommst du zurück von der Landzunge und der Pac-Man hat dich erwischt und dann fängst du wieder von vorne an. Richtig cool. Also das hat mir echt gut gefallen. Und in der Nähe von Bremen gibt es einen, wo du mit dem Fahrrad eine bestimmte Strecke fahren musst. Da gibt es sogar ein Filmchen drauf, wo dir die Strecke vorgestellt wird. Also da ist schon Potenzial drin, glaube ich. Muss man nur Spaß dran haben. Halt, und ja, du musst ein Handy haben, ne? Also mit GPS. Da gibt es ja, glaube ich, fast nur das. Welcher kann denn das überhaupt? Das Oregon, ne? Oder welches habt ihr benutzt? Oregon. Ja, genau, die können das, glaube ich, auch als einzige fast. Nee, ist Colorado, kann's, nee, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das ist Oregon nur. Ja, aber die, also modernen Smartphones können das doch alle. Ja, aber das haben schon wieder nicht alle. Übrigens mal ganz zwischendurch, der Chat schreibt auch gerade, Interceptor schreibt, die letzten 2 Logs bei der Walddusche sind ohne Bild. Also da beweist es Ja. sich wieder. Ja, die Prozentzahl der Idioten wird nicht höher, aber die Anzahl. Ja, also sorry, aber bei der Walddusche, nee, weiß ich auch nicht. Da ist mir ganz komisch. Naja, die verschollene Weltkarte, was sollen wir da noch? Nee, da gucken wir jetzt mal nicht nach. Ja, das ist der Vergo, von dem ich gerade Ah, gesprochen habe. okay. Ja. Das ist gut, den brauche ich ja wieder nachher für die Show Notes dann. Und Ja. Need for Speed heißt der, genau, den meinte ich, der ist in der Nähe von Bremen und da musst du mit dem Fahrrad eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit fahren. Und der hat das auch richtig cool gemacht. Also es ist nicht so, dass du unterwegs absteigen könntest und den mal eben zwischenspeichern kannst. Wenn du den dann wieder anmachst, ist die Zeit abgelaufen. Scheiße. Ja, das ist also wirklich, und da musst du echt flott fahren. Da habe ich mir mein gesamtes Klapprad mit zerlegt damals. Ich hatte so ein Billig-Klapprad von eBay und beim ersten Mal ist mir die Kette abgesprungen und beim zweiten Mal ist mir die Kette komplett vom Fahrrad gerissen. Ach, ich muss noch mal eins eben zum Chat sagen, Geomark, weil man sich an die Regeln hält, ist man ein Idiot. Das habe ich nicht gesagt. Und weißt du, ich weiß nicht, was du heute stänkerst mit Echo und ich hatte gesagt, das ist ein Idiot. Wenn dir das nicht passt, hör einfach nicht zu. Sorry, musste ich mal einmal, weil der Pisack da vor sich hin, das nervt mich ein bisschen. Aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. So, weiter gucken. Was haben wir denn noch bei dir zu sehen? 2 versteckte Letterbox. Letterbox kann auch immer gut bis ganz schlimm sein. Oh, die ist zu. Wieso ist die zu? Da habe ich noch kurz, bevor wir angefangen haben zu reden, eine Nachricht gekommen, dass die Zettel in Stage 1 alles sind. Ah, Deshalb okay. habe ich den dicht gemacht. Ja, das ist ja dann nicht so tragisch. So, was haben wir noch so? Mal gucken, was wir hier noch so zu besprechen haben. Trackables, was machst du denn mit Trackables? Was hältst du von den Dingern denn? Ach, also wenn ich eine schöne sehe, dann transportiere ich die auch ganz gerne. Ich discover auch ganz gerne. Aber ich laufe nicht auf dem Parkplatz rum und fotografiere die TVs ab. Ja, das mutete in Leipzig schon seltsam an, muss ich sagen. Da fiel mir das erste Mal so extrem auf, dass da der Parkplatz wirklich regelrecht belagert war. Aber du hast doch immerhin 7 eigene da. Das ist ja nicht so wenig eigentlich. Alle unterwegs oder? Nee, unterwegs ist nur einer und eine Coin liegt im Final von der Letterbox zum Discovern. Und die eine, die unterwegs ist, ich glaube, die hat drei Caches geschafft und ist jetzt verschwunden. Ah, ja, das Übliche, ja. Das ist, ja, ich hatte auch viele draußen, die sind auch nach und nach sind sie alle weggeflogen. Ja, schade eigentlich. Ach Mensch, ich sehe aber Bilder von dir selbst, machst du gar nicht hier, oder? Nee. Immer nur vom GPS. Wegen allgemeinen Internet möchtest du keine Bilder von dir oder nur über Geocaching? Ja, als wir angefangen haben, dachten wir, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass uns jeder stalken kann. Ja, das kann auch nervig werden. Da gebe ich dir, kann ich gut verstehen, doch. So, was habe ich denn hier noch so drinne? Aber gute Bilder gefallen mir. Das scheint bei euch da unten ganz hübsch zu sein. Muss ich, glaube ich, doch mal irgendwann vorbeigucken. Ja, natürlich. Bei uns ist es schön. Kaiserstuhl, Frankreich in der Nähe, die Schweiz ist da, der Schwarzwald. Oh, Schwarzwald haben wir eher unglückliche Erfahrungen mitgemacht. Egal, wo wir hinliefen, die Wege waren immer zu Ende. Das war also ehrlich schon, das war schon witzig. Also das war schon sehr komisch. Dann hattest du wahrscheinlich das falsche Kartenmaterial. Ich weiß nicht, ob das Und am Schwarzwald liegt. ja, das war schon, ist schon ewig her. Da sind wir irgendwo, ich weiß nicht, da gibt es irgendwo so ein, gab so ein nettes, nette kleine Pension oben auf so einem, ich weiß nicht mal, wie das Ding hieß. Auf irgend so einer Bergspitze oben drauf, so eine Art Bauernhof, der so ein bisschen ausgebaut hatte. Das war ganz nett da oben. Aber wirklich, für jeden Feldweg, den wir gelaufen sind, der war dann irgendwann zu Ende. Das war echt, das hatte schon was. Ansonsten, die Gegend war schön, das ist ja gar keine Frage da, aber es ist für uns natürlich auch ganz schön bergig, also für unsere Verhältnisse. So, was haben wir noch? Statistik hast du ausgeschaltet hier. Ja, Nicht mal deine Garmin-Statistik sieht man hier. nee, die ist auch vollkommen unspektakulär. Also ich habe weder die 81er Matrix voll, noch sämtliche 366 Tage. Ach, Ach, muss man da ist aber auch nichts nicht. mehr. Das Da ergibt ist sich wenn von wirklich nichts. alleine. Ja. Ach so, eins hatte ich gelesen auf Twitter. Du hast dir irgendwo eine Genehmigung für einen Cache geholt. Da gab es Ärger. Ja, das ist unser Traddi, der Turm. Der liegt auf einem Aussichtsturm. Und in dem Aussichtsturm ist auch noch eine kleine Kneipe. Und der Betreiber von der Kneipe, der wohnt da auch drin. Und Ja. jetzt gab es immer wieder Cacher, die da nachts da rumgeturnt sind Aktion. oder wenn Schnee drauf lag und abgesperrt war. Und da hat es sich mal beschwert und auch in Logs gab es immer wieder Ärger und irgendwann bin ich da hin und habe mich mal offenbart, aber da wusste der schon lange, dass da was liegt. Ja. Und jo, seither wissen die das und ist auch in Ordnung. War nicht sauer, oder? Der war nicht sauer, der hätte sich gewünscht, dass wir ihn vorher gefragt hätten. Da Ja. waren wir auch ein bisschen naiv, haben das unterschätzt, was die Leute alles tun, um da an die Dose dran zu kommen. Ja, mit naiv hat das, glaube ich, nichts zu tun. Das ist ja immer wieder beeindruckend, was manche da wirklich veranstalten. Also, wenn es um FTF geht, dann wird da zur Not nachts um 3 noch hingefahren, wenn es auf dem Friedhof ist. Also, ja, das ist eher erschreckend. Jo. Beeindruckt mich immer wieder. Ja. Also, weiß ich auch nicht so richtig, was man da noch zu sagen soll. Kann man immer nur auch in Blogs und Podcasts immer wieder mal ansprechen. denkt einfach kurz nach, bevor ihr irgendeinen Cash macht. Und wenn das am Wohnhaus ist, dann muss man nicht nachts um drei mit einer Taschenlampe da lang leuchten. Eigentlich Selbstverständlichkeiten, oder nicht? Also ich kann es auch immer gar nicht fassen, dass das trotzdem manche ja immer noch schaffen, das trotzdem zu tun. Ich weiß nicht, liest du das Grüne Forum? Ich schaue da ab und zu rein, ja. Da war ja auch so einer, der hat dann freundlich dazu aufgerufen, doch bitte an diesem oder jenem Cache nicht mehr nachts hinzukommen, weil das war noch nicht mal ein Cacher, sondern es war wirklich der da wohnte da und hat da einfach nur nett drum gebeten, weil die Anwohner halt doch nervös werden, wenn da nachts an ihrem Zaun rumgeleuchtet wird. Und, ja. Und anstatt einfach zu sagen, ja okay, sehen wir ein, da hat er recht. Nee, da wurde dann also noch regelrecht losdiskutiert, ob das denn jetzt wirklich so schlimm ist und also das fasse ich immer alles gar nicht. Da ist schon einer wirklich, der schimpft nicht auf Cacher, sagt einfach nur, nee Mensch, mach das bitte nicht nachts und nee, da, selbst das wird noch versucht auszudiskutieren, das ist schon... Ja, das ist, ich denke, in so einem Fall ist es dann besser, wenn man so einen Cache ins Archiv schiebt, wenn sich die Anwohner beschweren, weil das kannst du auch ins Listing schreiben, wer liest das schon? Ja, das ist richtig. Listing lesen, gebe ich zu, habe ich auch meine gewissen Schwierigkeiten mit. Also heutzutage, wenn ich jetzt, im Moment habe ich gar keinen mehr liegen und wenn, müsste man auch vorher heute ganz anders gucken. Also die Location ist immer noch wichtig, aber heute musst du echt gucken, hält das alles? Also kann da nichts kaputt gemacht werden? So doof das klingt, das ist einfach der erste Blick. Und der zweite Blick ist da keiner, der davon genervt wird, wenn da zig Leute kommen. Und verabschiede dich von dem Gedanken, dass da keiner mit dem Auto hinfährt, egal wo es ist. Ja, und das passiert immer, ja. Ja, und das ist, deswegen, man muss heute echt sich anders Gedanken machen. Was bist du denn eigentlich vom Beruf? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter einer großen Forschungseinrichtung. Also auch wieder aus dem technischen Bereich. Interessiert mich immer. Viele kommen so Computer, technischer Bereich. Also der Ansatz scheint doch da, haben wohl viele ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ja, also ursprünglich habe ich ja Forst- und Umweltwissenschaften studiert. Und ich sitze also schon eher im technischen Bereich, aber an der Schnittstelle zwischen der Biologie und der Technik. Hört sich spannend an. Wird das wenigstens vernünftig bezahlt? Schwierige Frage. Der öffentliche Dienst, der... Ach, öffentlicher, oh Gott, ja. Nee, dann weiß ich. Nee, Heike ist auch im öffentlichen Dienst. Brauchst du jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Da gibt es ja jedes Jahr weniger Geld statt mehr. Das ist, glaube ich, der einzige Berufszweig, wo das ist. Genau. Nee, aber das ist schon eine spannende Sache hier. Ja, wie gesagt, irgendwo gab es ja mal so eine Doktorarbeit, irgendwie der durchschnittliche Cacher ist irgendwie 40 aus dem Technikberuf, verdient zumindest überdurchschnittlich gut. Also er ist nicht reich, aber er verdient halt mehr als der Durchschnitt. Ich habe das mal irgendwann diesen Bericht da gelesen und irgendwie das passte wirklich wie Faust aufs Auge. Also das war schon ziemlich witzig. Ich muss mal eben eingreifen, wenn ich gerade mal so lese, im Chat hier, da geht es noch um die Diskussion mit den Garmins, warum die jetzt kein Where I Go können. Da steht dann so unter anderem, die spinnen wohl die Garmins. Nee, Jungs, ich will es mal grob sagen, ich will da jetzt nicht alles so sagen, aber das liegt weniger an Garmin als einer beleidigten Leberwurst bei Groundspeak. Und viel mehr will ich da auch nicht ins Detail gehen. Das heißt, diese Leberwurst will plötzlich so eine Art Lizenzgebühren, vermute ich mal, vorsichtig gesagt. Und deswegen ist Garmin etwas zickig und hat wohl im Moment das Where-I-Go-Thema ein bisschen zur Seite gelegt. Aber da weiß ich auch nur was aus fünfter Hand. Also ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Aber es hört sich für mich durchaus glaubwürdig an. Denn ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so mitgekriegt hast. Der Jeremy, der Gründer von Groundspeak, ist ja manchmal doch etwas amerikanisch oder wie man das nennen möchte. Ich weiß nicht genau. Ich habe kurz in Ulm letztes Jahr, da war ja Jeremy auch, da habe ich 2-3 Sätze mit ihm gesprochen. Und das ist schon sehr amerikanisch. Aber auch, es ist ein bisschen Nerd, also war mein Eindruck. Ja, absolut. Geschäftsmann natürlich auch. Und das merkt man. Ja, obwohl er ist auch relativ locker. Also wir haben in Ulm, also das erste Mega in Ulm, waren wir mit ihm essen da. Da gab es ja auch dieses Interview bei den Dosenfischern dann. Und da war eigentlich ganz locker, muss ich sagen. War ein sympathischer Typ. Ich habe ihn jetzt nochmal in Leipzig getroffen, da waren wir mit ihm essen. Und auch da, also gut, ist einfach schwierig mit der Unterhaltung, weil klar, wenn das beides dann die Muttersprache nicht ist, dann muss man sich in Englisch unterhalten. Dann ist das, stockt das natürlich alles ein bisschen. Aber im Prinzip ist er eigentlich ein ganz netter, würde ich mal so sagen. Ist halt ein bisschen, regt sich auch mal schnell auf. Macht ihn auch irgendwie sympathisch. Also, weiß nicht, ob du die Sache bei den Challenges, als die eingeführt wurden, da hat er ja da in diesen. Es gab ja damals noch dieses Forum, wo man Wünsche und so äußern konnte, weißt du, Ja, von ja. Groundspeak, und dann konntest du ja was reinschreiben. Und da hat er dann das gelöscht und dann hat er gesagt, nein, und ihr braucht das ja nicht machen. Also, er hat da reagiert wirklich wie so ein dreijähriger Bockiger, der seinen Spinat nicht essen will. Also, es war schon witzig, das anzugucken. Das war so ein richtiges, ja, Ja, Desaster. da hatte man so ein bisschen einen Eindruck, da hat die PR-Abteilung nicht schnell genug den Filter dazwischen Ja, geschaltet. genau so. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass das bei dieser Where-I-Go-Geschichte sehr, sehr ähnlich ist. Als Garmin ihre Open Caching-Com-Plattform geöffnet hat, befürchte ich, dass das kein schöner Tag im Hause Jeremy war. Jo. Aber es ist ja Wobei, albern, es ist ja keine Konkurrenz. nee, OpenCaching.com scheint mir tot zu sein. Ja, das ist, wie Abba immer sagte von den Dosenfischern, das ist, er wiehert dann immer nur, das ist das totgeborene Pferd, das totgerittene Pferd. Also in Amerika soll es wohl ein bisschen laufen, aber hier läuft es, also vergiss es. Benutzt du ja noch andere Plattformen? Ja, opencaching.de, da schaue ich schon ab und zu mal rein. Hm. Hast du auch ein paar gemacht, also Opencaching only mal? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich finde eigentlich, die Idee dahinter ist mir sympathischer als die hinter gc.com. Ja, klar. Das glaube ich. Also, wenn du von der Idee sprichst, dann glaube ich, wird das jeder unterschreiben, ja. Ja. Die Durchführung ist halt die Frage, aber. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wieso gc.com so viel besser angenommen wird. Oh, das kann ich dir sagen. Also so 2003, 2004, 2005. Ich weiß gar nicht, wann Open Caching überhaupt aufgemacht wurde, aber da gab es Groundspeak und Navicache. Und Navicache ist irgendwas, wo ich immer das Gefühl habe, da steht überhaupt keiner mehr hinter. Das schaltet nur keiner ab, weißt du? Das sieht heute noch so aus wie vor 5 Jahren. Das ist kein Witz. Und da war Groundspeak halt ganz klar führend. Und bis Open Caching kam, hatte Groundspeak schon eine derartige Masse an veröffentlichten Caches. Und insgesamt funktioniert Groundspeak ja auch sehr gut. Open Caching hatte dann auch einen guten Aufschwung. Also ich habe da auch meine alle gelistet. Und hat dann aber in meinen Augen so ein bisschen den Fehler gemacht, dass auch da so über die Stränge geschlagen wurde. Da gab es dann plötzlich Caches, da musstest du auf Google Maps ein offenes Cabrio finden. Okay. Ja, und ja. Ja. Also da fehlte so ein bisschen in meinen Augen einer, der einfach, ja, der Chef. Also das ist in meinen Augen schon ein Vorteil von Groundspeak. Die fahren eine einheitliche Linie und eigentlich insgesamt machen die das in meinen Augen gar nicht so schlecht. Klar, gibt es immer was zu meckern. Aber ich finde das Prinzip Reviewer auch gut. Ja, die sind ein bisschen willkürlich, vielleicht mache ja alles sein, aber man hat einen Schiedsrichter. Ja, an der Stelle möchte ich auch mal, also mir tut, wenn wir es jetzt schon gerade von der grünen Hölle haben, mir tut Eigengott leid. Also ich hab diese Geschichte nicht mitverfolgt, weil ich dachte, jo, irgendein Cash, da gibt es halt mal Ärger. Ja, Aber das. die opfern da ihre Freizeit freiwillig. Also ich kenne Eigengott nicht so gut. Ich habe ihn kennengelernt auf dem Gecko-Event. Und ich fand ihn äußerst sympathisch. Er ist auch ein eigenwilliger Typ, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn du Reviewer werden willst, musst du schon so ein bisschen eigenwillig sein. Cacher sind schon eigenwillig, aber Reviewer müssen noch ein Tick eigenwilliger sein, um das auszuhalten. Aber der sprach ein offenes Wort und ich glaube, der kann das auch aushalten. So, das ist einer, Der steht dazu, was er da gemacht hat, ja. Ob das gut ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne den Cache gar nicht gut genug, aber ich fand das Vorgehen dagegen, also die Willkür will ich gar nicht bestreiten, aber das Vorgehen dagegen fand ich einfach sehr unglücklich, weil eine Woche einen Cache zu machen und hier so eine Demo ich weiß gar nicht, was das werden sollte. Ich fand das ehrlich gesagt alles so ein bisschen albern irgendwie. Also weiß ich auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, beim Cachen sind die ganzen großen Kinder. Also mich nicht ausgenommen. Also nicht, dass einer denkt, ich würde mich jetzt da erhöhen wollen, um Gottes Willen. Naja, also ich dachte auch, wenn da wirklich jemand die Schnauze voll hat von gc.com, dann muss er halt zum Beispiel nach opencaching.de gehen. Genau. Seine Caches nur da listen. Genau. Dann hat er Ruhe von Reviewern, Punkt. Genau, absolut. Endlich mal einer, das auch so sieht. Jetzt vor kurzem ist ja auch genau das Gleiche passiert. Barbie und Brittler haben ja aufgehört. Ja. Das sind ja ganz berühmte aus dem Osten, glaube ich, ist das irgendwo, wo die das gelegt haben. Die haben ja ganz viele Lost Places auf jeden Fall gelegt. Und die haben auch, also muss man auf deren Seite gehen, das findest du mit Sicherheit noch. Also mit ganz großem Brimborium haben die sich da abgekündigt, weil sie sich ja also zurechtweisen, das geht ja nicht, sie sind ja erwachsen und. Und wenn man das dann alles so liest, ne, irgendwann kam mal die Stellungnahme von einem Reviewer, das fand ich sehr gut dabei. Die haben Cash wirklich so gelegt, dass er völlig illegal war und dabei den Reviewer noch beschissen. Dann hat der Reviewer gesagt, ist so nicht. Dann haben sie es wohl trotzdem versucht durchzudrücken. Dann ist das bis Groundspeak gegangen und da haben sie einen Verweis bekommen, eine Verwarnung. Und darüber haben sie sich dann mit großen Worten beschwert und jetzt aufgehört als Owner. Fand ich jetzt auch, schade um deren schönen Cash. Das ist keine Frage, aber ja, man da jetzt so ein Brimborium machen muss, ich weiß das auch nicht so genau. Ich meine, das ist bestimmt grenzwertig. Also, wenn man es genau nimmt, dann musst du einen Waldbesitzer fragen, ob du ein Paddling da in die Wurzel schieben darfst. Ne? Ja, aber das war ja auch die Diskussion, die dann kam halt. Ne? Das ist, also, ja, dann wären ja alle illegal. Ja, sind sie auch. Und die Reviewer drücken die Augen zu, sind wir doch froh, dass sie es tun. Nur wenn einer kommt und sagt, hör mal, das ist illegal, ja, ist doch, dann müssen sie handeln. Also, ich verstehe die Diskussion eigentlich gar nicht. Das ist doch eigentlich ein ganz normaler Ablauf. Also, der Ansatz fehlt mir, weißt du, was sollen die Reviewer denn machen? Ja. Also deswegen meine ich, schwieriges Thema, wir reden uns gerade um Kopf und Kragen. Bei mir ist das nicht so schlimm, da sind die Leute schon gewohnt, also pass auf, was du sagst. Ja, schwieriges Thema ist das, also gar keine Frage. Ich sehe gerade, irgendwer schreibt gerade Beelitz Heilstätten, da haben die ihre Lost Places gelegt. Und die waren auch ziemlich großartig. Also das habe ich von allen gehört, dass die wohl sehr gut gewesen sein sollen. Man durfte auch nichts Kritisches schreiben. Das habe ich allerdings auch von einigen gehört. Sonst wurden die Logs gelöscht. Okay. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass auch gute Owner, also richtig gute Owner, die Bekannten, wie sage ich das jetzt, das soll gar nicht bös klingen, aber auch die haben ihre Eigenheiten. Das finde ich, habe ich gut formuliert. Das gehört vielleicht auch dazu. Vielleicht kann man sonst gar kein so guter. Also ich werde nie ein guter Owner, weil ich einfach, mir fehlt die Fantasie. Ja, mir fehlt die Zeit. Ja, siehst du, die hätte ich sogar. Müssen wir uns zusammentun. Du musst mir gute Ideen geben und ich baue das dann. Obwohl, nee, mir fehlt auch die handwerkliche Fähigkeit. Ich kann außer Podcast gar nicht viel. Alles andere klappt nicht so gut. Na, das ist ja immerhin schon mal was. Wobei ich das auch natürlich nicht beurteilen kann. Und die Kommentare sind aber relativ gering, die wir bekommen. Da sind ja nur ein paar. Und das sind ja die Fans, die auch immer was Gutes schreiben. Das tut einem aber auch gut. Also ich will mich da auch nicht beschweren, um Gottes Willen. Du hörst das ja auch immer. Also von daher kann es ja nicht so schlecht sein. Ja. So, was haben wir denn noch für ein schönes Thema? Mich würde mal interessieren, wie die, jetzt ist die Gecko-Konferenz, ist ein Dreivierteljahr her. Ja. Du wolltest mal noch eine Zusammenfassung geben, so einen Einblick, ob sich was geändert hat, deiner Meinung nach, oder nicht? Ja, stimmt. Also ich habe ja eine Zusammenfassung gemacht, wie ich es da empfunden habe. Und ob sich bis heute was geändert hat, da gebe ich eher die Frage. Du bist der Gast, da gebe ich fast zurück. Also meiner Meinung nach, ja. Ich habe das Gefühl, dass eher mal ein DNF, dass mal eher ein SBA und so. Also, dass man mehr damit miteinander umgeht, dass man auch mal sagt, nee, hör mal, das geht gar nicht. Wenn es auch manchmal ein bisschen übertrieben wird. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass sich irgendwas geändert hat. Vor allem bei den vielen Anfängern, ich glaube, die nicht auf den sozialen, Ja, in den sozialen ja. Netzwerken sind, die interessiert das überhaupt nicht und die kriegen die Diskussion auch nicht mit und dann ist das neu. Ja, ja, okay, da hast du, das habe ich ja damals auch gesagt, das ist die Befürchtung, die ich genau habe, dass wir kleiner Prozentsatz, der hier im Internet unterwegs sind, dass wir da schon mit arbeiten oder auch mit umgehen in irgendeiner Form, aber dass es auch nicht weiterkommt. Aber jetzt habe ich gesehen, Just for Fun, glaube ich, oder Just, wie heißt er? Komm jetzt gerade auf den Namen. Vom Richtigen. Der hatte doch, es gibt doch jetzt irgendwo so eine Gecko-Konferenz in Aachen praktisch. Also das hat mir wieder Hoffnung gemacht. Also der versucht das praktisch jetzt auf die lokale Ebene runterzuziehen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Weiß ich jetzt auch nicht, aber. Ich glaube, das ist generell eine gute Idee, mal mit den Waldbesitzern oder mit den Revierförstern vor Ort zu reden. Ja, stimmt. Mit den Jägern weiß ich nicht. Also durch mein Studium habe ich ja da auch ein bisschen Einblick. Jäger sind speziell Da passen sie doch zu uns. und sehr traditionell. Ja. Also mit den Förstern reden, glaube ich, ist wirklich eine gute Idee. Die sind froh, wenn jemand kommt und sagt, hör mal zu, ich möchte eine Dose verstecken, ich zeig dir mal, wie das funktioniert und kann ich die überhaupt hier verstecken oder soll ich die lieber 100 Meter weiter oben oder unten? Naja, die freuen sich natürlich auch mal, wenn sie zu ihrem Beruf befragt werden, denke ich mal. Also ich glaube, wenn ich bei Jägern geht das auch. Also ich habe schon, eigentlich, ich fand nach der Gecko, das kann natürlich jetzt auch sein, dass nur danach mehr drüber geredet wurde, dass auch viele so Resonanz kam aus Blogs und Ähnlichem, die mal darüber berichtet haben, wie positiv eigentlich die Zusammenarbeit mit Jägern und Förstern war. Klar, ich denke, Ärger gibt es immer dann, wenn ein Jäger merkt halt dann, dass da mit Flakscheinwerfern die Horden durch die Schonung stapfen Ja, und klar. keiner hat sie informiert. Ja, Das ist dann klar. auch verständlich, ne? Ja, nee, das sehe ich genauso. Das ist absolut nachvollziehbar. Also, ja. Ich habe bei Nachtcaches habe ich schon, also ich weiß nicht, 2005 den ersten gemacht und schon irgendwie so das Gefühl gehabt, so richtig doll ist das nicht, was du hier machst, aber es macht einfach zu viel Spaß. Aber irgendwie immer ein komisches Gefühl dabei. Also, schwierig. Also, was ich nochmal gerade, wenn wir das schon haben, also das ist die Art 2012 und das ist der GC-Code GC3RRZV. Das ist dieses Ding da in, ich glaube, Aachen macht er das, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Jetzt hat es auch hier der Chat geschrieben, Just for Fun AC. Der hat das angeleiert und können ihm ruhig ein paar nachmachen. Und jetzt sagt nicht, ich soll das auch machen, ich bin echt Eremit, also ich bin da nicht geeignet für. Aber auf die lokale Ebene das runterzuziehen, dürfte die Zukunft sein müssen. Ja, im Hinblick darauf, dass in Hessen wird das Waldgesetz jetzt angepasst oder so wie es aussieht, da war ja lange in der Diskussion, ob das überhaupt noch erlaubt ist, in Gruppen den Wald zu betreten. Also ich denke, wir Kescher müssen uns was einfallen lassen, wenn wir nicht massiv Probleme haben möchten. Also mit den Gruppen habe ich Gott sei Dank kein Problem. Ich gehe mal alleine cachen, aber nee, das ist natürlich schon ein schlechtes Zeichen, wenn sie so weit sind. Aber wobei ich weiß auch nicht, ob das wirklich in ein Gesetz kommt, weißt du? Wie willst du, wenn du ein Gesetz machst, musst du es ja auch irgendwo nachhalten und wie willst du denn das prüfen? Also, die können mir ja nun nicht verbieten, mit meiner Frau in den Wald zu gehen. Naja, aber das ist genau für den Fall, bei denen es halt Ärger gibt, ne? Da hat der Ja. Förster, der hat ja auch hoheitliche Aufgaben, kann der wahrnehmen im Wald. Ja, klar. Das heißt zum Beispiel Strafzettel verteilen. Ja. Wenn der da Kescher trifft, hordenweise, und dem wird es zu bunt. Und es gibt so ein Gesetz. Ja, was will er dann machen? Womit will er mir beweisen, dass ich Kescher bin? Da geht's ja Nee, los. der muss ja nicht beweisen, dass du ein Kescher bist, aber wenn es verboten ist, in der Gruppe in den Wald zu Ja, gehen. aber das meine ich. Das ist, glaube ich, ich fände es gar nicht schlecht, wenn Sie das versuchen zu machen zum Gesetz, weil ich glaube, dann kriegen Sie einen Shitstorm, den Sie noch nicht gesehen haben. Und zwar nicht von den Keschern, sondern von allen Menschen. Das stell dir mal vor, ich dürfte ja nicht mal mehr zu Weihnachten mit meiner Frau und meinen Eltern zusammen in den Wald gehen, weil wir da eine Gruppe sind. Da wird's ja lächerlich. Ja, nee, also wirklich, also dann wird es irgendwann absurd. Also ich meine, wir pflegen und hegen den Wald, damit wir dann nicht rein dürfen. Also. Das wird dann wirklich komisch. Ja, das ist dann bestimmt, natürlich reiben sich da die Anwälte die Ja, Hände. Nur klar. ich glaube, das zielt darauf ab, dass halt der kommerzielle Mountainbike-Tour-Anbieter nicht mit 50 Leuten da durch den Wald radelt. Klar, nur das müssen sie dann auch in so einer Richtung festziehen. Also das würde ich ja noch einsehen, wenn sie jetzt sagen, okay, Gruppen ab 10 oder so. Selbst das wird schwierig. Wir haben hier zum Beispiel bei uns einen Siedlerverein, ne, von da hier, wo ich wohne. Und das sind hauptsächlich alte Menschen und die gehen dann zusammen natürlich zu 10, 20 Leute mal durch den Wald wandern. Das wäre dann ja verboten. Also das wird schwierig, glaube ich, das durchzusetzen oder das überhaupt in Gesetz zu gießen. Was ist denn da in Hessen? Hast du da was Aktuelles oder, weil das sagt mir jetzt so gar nichts. Da kann ich auf einen guten Podcast hinweisen. HR2, der Tag. Kampf um den Wald oder so. Ich habe das neulich getwittert. Mal schauen, ob ich da einen Link noch in den Chat werfen kann. Da ist das Problem, dass der Konflikt zwischen Mountainbikern, Jägern und Waldbesitzern eskaliert ist. Ja, das kann ich mir auch lebhaft vorstellen. Also ich gestehe, dass Mountainbiker mir zum großen Teil auf Keks gehen. Also die haben mir nichts persönlich getan, aber ich gehe in den Wald, um so ein bisschen Ruhe zu haben und auszuspannen und dann muss ich vom Weg springen, weil da ein paar wie die Irren den Berg runterfahren. Sind vermutlich auch wieder die wenigsten, aber die fallen dann halt auf. Naja gut, aber die haben ja genauso ein Recht eigentlich, Ja. den Wald zu betreten, wie wir Kescher auch, ne? Ja, natürlich, klar. Und das Problem ist halt, dass immer mehr Leute in den Wald gehen. Also wenn ich zurückdenke, Mitte 80er, Anfang 90er Jahre, da war keine Sau im Wald. Da war der Förster und die Waldarbeiter Stimmt. und zwei Rentner. Ja, Und absolut. wenn ich jetzt hier in Freiburg in der Mittagspause da in den Wald gehe, da sind Hundemuckels, Jogger, Radfahrer, das ist wie in der Innenstadt. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt auch so ein bisschen drauf, dass sich dieser ganze Hype, dieser Outdoor-Hype irgendwann auch mal wieder ein bisschen legt, weil es ist ja unfassbar. Dann kommen die Skifahrer ohne Skier da mit ihren Stöcken und dann, also es ist unfassbar, was da alles im Wald rumläuft. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also du hast echt den Wald, aber keine 5 Meter mehr für dich alleine. Das ist wohl wahr. Ja, und da wir in Deutschland sind und alles geregelt sein muss, gibt es halt solche Auswüchse. Ja, absolut richtig. Ja, die Problematik haben wir hier durchaus auch, ja. Die Frage ist, wie das im Griff. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht, ja. Also so wie das in Hessen aussieht, wird wohl ein Mountainbike-Fahren oder Fahrradfahren verboten werden auf Wegen, die zu schmal sind, um ungefährdetes Aneinander vorbeikommen zulassen. Also erst war da in der Diskussion, dass die Wege mindestens 3 Meter breit sein müssen oder so. Das ist ja aber uninteressant für Mountainbiker. Ja klar, dann wird es wieder langweilig, kann ich verstehen, ja. Aber egal, welches Gesetz da erlassen wird, ich habe immer das Problem, wie wollen Sie das denn bitte durchsetzen? Also. Das wird dann durchgesetzt, sobald es halt irgendwo kracht oder Ärger gibt. Also wenn da die Rentnertruppe durchmarschiert und der Mountainbiker kommt, jeder hat ein Handy dabei, dann rufen die halt die Polizei. Natürlich ist es schwer. Eben, das zu beweisen Ja. halt. Ja, der Das ist nächste ja. Schritt ist dann wahrscheinlich Einführung von Nummernschilder für Oh, du Fahrradfahrer, ne? Scheiße, ja. Das fehlt noch, ja. Ja, ich weiß auch nicht, dass die dann alle immer gleich so übertreiben müssen. Ja, mir gehen die Mountainbiker auf den Keks, aber ja, wenn da wie einer wie irre auf mich zufährt, mein Gott, dann gehe ich eben mal 3 Meter nach rechts und lasse ihn vorbei und dann gehe ich weiter. Dann ärgere ich mich 2 Minuten, dann ist das auch vorbei. Ja, vermutlich werden andere dann anfangen, so kleine Fallstricke zu bauen und sowas. Also, wir leben ja in Deutschland. Also wir haben das hier auch, wir haben so einen Bundeswehrübungsplatz neben uns. Ja, da wird dann ewig, irgendeiner schmeißt immer Fleisch mit Gift hin für die Hunde. Das wird dann wieder weggesammelt. Die Hunde scheißen dafür allerdings auch wirklich alles voll, weil die schwarzen Beutelchen sowieso nicht benutzt werden, wenn keiner hinguckt. Also es ist. Ich habe das Gefühl, nicht nur wir Kescher, sondern wir bestehen nur aus 3- bis 5-Jährigen. Aber hast du eine Lösung? Nee. Ja, der Druck auf dem Wald nimmt halt einfach zu. Die Leute wollen rausgehen. Ja. Die wollen was erleben. Die Förster haben das Problem, dass ihre Reviere immer größer wird, dass sie immer weniger Mitarbeiter haben und dass sie immer mehr Interessen unter einen Hut bringen müssen. Ne? Also da kommt dann irgendwann, da haben sie gerade mal die Mountainbiker verkraftet, dann kommen noch die Geocacher Ja, und stimmt. fangen an mit den Big Shots auf die Bäume zu schießen. Ne? Ja, Ja, dieses jetzt warten wir Baum, auf den nächsten Trend. dieses Baumbekrabbeln ist ja auch so. Wir machen es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich keine Firma gemacht hätte. Wir können zwar nicht klettern, aber haben die Strickleiter. Aber es ist hier definitiv verboten. Ich finde immer, ja, ich verurteile da keinen, weil er auf dem Baum krabbelt. Mein Gott, soll er doch machen. Aber wenn dann einer kommt und was sagt, dann hat man das Maul zu halten und sich zu verpissen und nicht noch in irgendwelchen grünen Foren auszudiskutieren, ob das nun rechtens ist oder nicht. Es ist nicht rechtens, das ist Punkt. Also das finde ich immer so schlimm. Wenn ich das grüne Forum tue ich mir deswegen ja auch selten an. Und wenn dann eigentlich auch hauptsächlich wirklich für einen Podcast, damit ich Themen habe. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist die Einsicht. Also wenn es dann ein Gesetz gibt oder es gibt eine Regelung und die umgeht einer, ja, gucke ich dann auch nicht so genau hin. Aber wenn dann einer kommt und ihn dabei erwischt, dann muss er auch mal einfach das einsehen, dass er was falsch gemacht hat. So. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Waldbesitzer sagt, ja, natürlich darf man auf den Baum hochklettern, weil der Waldbesitzer hat eine Verkehrssicherungspflicht. Ja, genau. Und wenn der Kenntnis davon hat, dass da regelmäßig Leute hochklettern, ich weiß nicht, was die Versicherung sagt, wenn da einer runterhagelt. Ja, eben. Also deswegen sage ich, also wie gesagt, man soll das auch alles nicht piepsiger wie der Papst sehen, keine Frage. Aber jetzt lese ich gerade im Chat, das ist genau das richtige Wort für mich. Das habe ich auch schon mal ja beim Teufel gesagt. Respekt. Das ist genau das, was vielen Leuten echt heutzutage fehlt. Auch ich renne offene Türen an, ja, schön wäre es ja. Das sind immer wir, die den Podcast hier hören, aber das ist im Gesehen dagegen, was so casht, sind wir wenig. Hier schreibt einer, warum bieten dann Forstämter Baumkletterkurse für Das Kescher sehe an? ich auch gerade, ja. Ja. Wo denn? Schreib mal wo. Also anonym Maus schreibt, warum bieten dann Forstämter Baumkletterkurse für Kescher an? Kann ich nicht mal beantworten. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo das ist. Also hier, ich weiß nicht, ob es hier das bei uns auch gibt, aber ich weiß, ich habe in Hamburg Bezirksamt angerufen, weil es mich einfach mal interessierte. Ich habe nichts vom Cachen erzählt, sondern ich habe einfach gefragt, darf man Bäume beklettern? Das darf man definitiv nicht. In Öhrl, das ist sogar Na, Niedersachsen weiß ich es wieder nicht. Ich habe in Hamburg angerufen. Vielleicht ist das in Niedersachsen wieder anders. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es würde mich tatsächlich mal interessieren. Obwohl, wenn man sagt, dass man da angerufen hat und man nachgefragt hat, was interessierte, wird man ja im Grünen Forum auch noch zusammengeschissen, weil man ja schlafende Hunde angeblich weckt. Das ist ja schwierig. Ja, Hörl. also zu der Frage kann ich ja auch nichts sagen. Also vielleicht bietet das Forstamt das an, weil der Revierförster selber Kescher ist und er denkt, okay, lieber bin ich dabei. Stimmt. Wenn die Jungs da hochklettern, sie machen es ja so oder so. Kann auch. Also wenn das mal einer, liebe Zuhörer, wenn das mal einer rauskriegt oder erkennt einen von so einem Forstamt, der da sowas anbietet, oder also fragt doch einfach mal. Ihr braucht ja nicht sagen, dass das ums Geocachen geht, sondern einfach mal so, ob man einen Baum hoch darf und warum Forstämter sowas anbieten. Wäre mal spannend, keine Frage. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich dem Baum, wie soll ich sagen, viel tut, wenn man da hochklettert, sondern wenn da 50 Leute hochklettern, dann glaube ich, wird der Baum langsam gestresst. Ist wie immer, es kommt einfach auf die Menge an. Ich glaube, für den Baum ist das gar nicht so dramatisch, wenn da niemand Steigeisen verwendet und die Cambiumschoner werden eingesetzt. Ich Also, glaube, ökologisch ist das eigentlich vollkommen Schnurz, aber ich kann es nicht ernst. Also, letztes habe ich ein Vogelhaus fotografiert, ne? Und zwar hat einer einen Cache im Vogelhaus, ist ja heutzutage häufig, das ist ja jetzt kein großer Hint. Und da drin hatte er so einen Zettel von einer Katze. Und da drunter stand: Dem Vogel geht's gut, keine Sorge. Das fand ich echt süß. Also es war einfach, dieser Cache wurde durch das Bild richtig aufgewertet. Und das hatte ich dann getwittert. Ja. Und die erste Antwort, die kam, es war kein Smiley dahinter. Vielleicht war es ja auch witzig gemeint, keine Ahnung. Aber die erste Antwort, die kam, war: Haha, wie witzig, dass einer Schrauben im Baum gemacht hat. Ja. Da gestehe ich ein, habe ich dann auch vielleicht nicht ganz korrekt reagiert und ein bisschen zickig reagiert, weil da war ich echt, ich denke, das legt mich am Arsch. Aber diese zwei Schrauben in dem Baum, das ist mir dann auch mal scheißegal. Mein Gott, also ich mit Sicherheit, was wir beide hier an Strom für diesen Podcast jetzt verbraten, das wird mehr ökologischen Schaden anrichten als diese zwei Kackschrauben in diesem riesigen Baum. Das muss einfach, muss ich auch mal so sagen. Ja, Schrauben im Baum ist bestimmt keine gute Idee. Was ich viel kritischer sehe, ist eben besagter Petling in der Wurzel, weil da wird der Baum mal schön rundum geschält. Genau. Da regt sich aber dann niemand drüber auf. Ja, das stimmt. Da, Ja. das trifft, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber da triffst du, glaube ich, echt einen Punkt. Ja, stimmt. Ja. Ich Stimmt. meine, Und, die Schrauben, das ist für den Baum ungefähr so, wie wenn ein Ast abreißt beim Sturm. Ja. Da hat er eine offene Wunde. Das ist jetzt nicht so toll, da kann sich der Pilz reinsetzen. Aber wenn der am Waldrand steht, ist der eigentlich für die Forstwirtschaft eh vollkommen egal, ne? Der hat dann Äste bis runter, das heißt kein schönes Holz. Da wird da Papier draus gemacht oder Brennholz. Wenn der natürlich durch Sägegatter geht und da sind Schrauben drin, das ist scheiße. Ja, Aber ich komme vom also Dorf. viele Sägewerke haben mittlerweile auch Metalldetektoren vorm Sägegatter. Das glaube ich, Weil, ja. ja. Das wird ein teurer Spaß sonst, ja. Ja. Aber ich komme selber auch vom Dorf. Mein Gott, die Bauern haben ihre Stacheldrahtzäune da rumgewickelt, die sind dann eingewachsen und dieser Baum ist trotzdem noch älter als ich. Also, ja, ich verstehe das alles, aber man muss doch auch mal so ein bisschen versuchen, so einen Mittelweg zu finden. Und sorry, ein Vogelhaus am Baum, das wird mich auch nicht stören, wenn ich 100 Jahre alt bin. Da stehe ich einfach zu, da bin ich dann Ökosau oder wie immer man das nennen möchte. Ach. Ja. So, jetzt haben wir genug geweint. Jetzt müssen wir mal. Gehst du denn auch auf Events? Machen wir doch mal ein Thema, das jetzt nicht so traurig ist. Ja, sehr gerne. Mega auch schon besucht? Ja, ich war in Ulm letztes Jahr, als die Dosenfischer ihr Konzert hatten. Oh, das war wirklich sehr schön. Also ein ganz tolles Event. Grüße an die Dosenfischer an der Stelle und an Appa, Kopf hoch. Ja, wird Zeit, dass wir wiederkommen. Und Aber. in Köln war ich auf Ach, dem Coin-Fest. ja. Hast du die Busfahrt mitgemacht? Nee, wir haben an dem Tag, haben wir es auf eigene Tour, Ah, haben wir okay. uns die 11 verschiedenen Icons geholt. Ja. Also. Coinfest war jetzt, ich fand das, mir hat das nicht so gut gefallen. Also war toll organisiert, alles, aber ich bin jetzt nicht so Coin-verrückt. Ja, mir war es auch eine Nummer zu viel. Also wir standen da vom Kölner Dom und alles war voll mit Eschern, unglaublich. Also Obwohl, das mir habe war ich das. in Ulm schlimmer. Obwohl, ich war ein Jahr vor dir in Ulm. Da fand ich schlimmer, weil die Stadt irgendwie kleiner ist. Hatte ich so das Gefühl. Gefühlt kleiner, sag es mal so. Aber Köln hast du natürlich recht. Klar. Wobei man immer sagen muss, was ich bei Köln, glaube ich, viele sich vertan haben, dass Köln letztendlich kein Event im eigentlichen Sinne war, sondern eher eben ein Coinfest. Also, Ja. das, ja, es war einfach eine gewisse andere Ausrichtung, hatte ich so das Gefühl. Also, da haben sich, glaube ich, viele ein bisschen vertan, so. Ja, also ich bin im Nachhinein froh, dass wir dort waren, Ja. aber es ist nicht meins. Also die Art von Mega-Events ist, ja. Dann lieber doch Ulm wieder. Da fand ich auch das Gelände schön und es war draußen und ein bisschen Lagerfeuer und man konnte sich auch zurückziehen, wenn es zu viel war. Also. Warst du in Leipzig auch dabei? Nee. Da verlief sich das auch mehr. Das war so mega, wo ich auch mich relativ wohl. Also Köln hat mir sehr gut gefallen. Gut, da haben wir drumherum auch noch viel anderes gemacht. Und Da passte das dann alles. Nun kannte ich ja auch die Veranstalter ein bisschen, dann ist das auch immer noch wieder was anderes. Ja, fand ich insgesamt sehr gelungen für das, was es sein sollte. Es war natürlich ein bisschen unpersönlicher als andere, ganz klar. Durch die Aufmachung, das wäre ja auch nicht anders gegangen in dem Fall. Aber eine Reifeleistung, sowas überhaupt hinzukriegen, das muss man natürlich auch mal ganz klar Ja, sagen. das muss man schon sagen. Also für Leute, die das nicht hauptberuflich machen, Hut ab. Also so viele Leute da zu Tönnies organisieren macht und das hauptberuflich. okay. Der hat, glaube ich, den Hut hauptsächlich aufgehabt, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Und der macht ja hauptberuflich Veranstaltungen. Also das muss man schon klar sagen. Und das merkst du auch, wenn du mal mit ihm zusammen. Wir haben ja auf der Gecko-Konferenz auch, hatte ich nicht so das richtige Equipment eigentlich für. Dafür bin ich viel zu schlecht ausgerüstet. Da holte er mal eben kurz sein Auto, macht den Kofferraum auf und dann machst du jeden Podcast damit glücklich, wenn du da reinguckst. Nee, also das war schon, deswegen war es, glaube ich, auch so professionell, weil sie einfach einen dabei hatten, der das hauptberuflich macht. Und dann tolle Helfer. Die haben Ja. ja wirklich da. Also, Heike hat nämlich die Bustour mitgemacht und die hat auch gesagt, das war super, die Begleitung da. Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass das toll gewesen sein soll. Auch wenn es nicht Cashen im eigentlichen Sinn war, glaube ich, hat es den Leuten sehr gut gefallen. Also ich hätte es auch nicht mitgemacht, aber Heike sagte gleich, die casht ja sonst gar nicht. Heike ist keine Casherin. Aber ich sagte, die Leute, wenn ich sehe, die sowas mitmachen. Und die ist dann da mitgefahren. Ich bin mit den Schlemmer-Cachern durch die Stadt gelaufen. Das war für mich angenehmer. Ja. Kann ich sowieso nur jedem empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lauft mit den Schlemmer-Cachern los, dann werdet ihr gut essenstechnisch versorgt. Und wann ist das nächste Event für dich? Gute Frage. Nordseetaufe nicht? Nee, das ist mir zu weit. Also Lust hätte ich schon dahin zu gehen, aber das ist zu weit. Ja, gut, ja, Südwesten, du musst durch alles durch, wo Staus auch noch kommt, noch dazu, ne? Jo. Kann ich verstehen. Ist schon eine kultige Veranstaltung, aber das ist natürlich auch eine gewaltige Anreise. Ja. Ohne Urlaub ist das eigentlich Schwachsinn, das zu machen. Ja, eben. Und wenn Urlaub, dann mit Familie und Ja, klar. im Herbst an die Nordsee. Ja, Mit den Damen, die sagen, da lass uns lieber in den Süden fahren. Jo. kann ich verstehen. Noch da. Wenn du Pech hast, haben wir noch einen Herbststurm. Obwohl bis jetzt war jedes Mal tolles Wetter da oben, das muss man auch klar sagen. Ich wollte dies Jahr auch nicht mit und irgendwie, ja, dann kamen die Schlemmerkescher, wollten hier eigentlich nur mal vorbeigucken und mittlerweile sind wir jetzt so weit, dass ich dann doch wieder mitfahre. Es waren ja noch ein paar Plätze frei diesmal. Ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen das Cachen ein bisschen nachlässt. Wie geht dir das so? Also nicht nachlässt, dass die Leute wieder jetzt, also dass so der Break-Even erreicht ist, hätte ich fast gesagt. Also dass es wieder ein bisschen runtergeht mit der Zahl der Cacher. Also auch auf Events ist es nicht mehr ganz so voll. Kann ich jetzt gar nicht so genau beurteilen. Also ich war vor 2 Wochen auf dem Paddling-Weitwurf. Ja. Da waren eine Menge Leute, also da waren 70, 80 Kescher. Oh, das ist ganz echt, ja. Riesenevent für unsere Gegend. Ich habe auch die Notifications abgeschaltet. Ja, also Ja. bekommt es nur noch an Events mit und da habe ich doch einen Eindruck, dass da eine Menge Leute sind. Und wenn ich mir auch anschaue, wie viele Will-Attends kommen für die Mega-Events. Ja, die Megas, ja, das habe ich auch festgestellt, obwohl wir ja so eine Flut haben. Ne? Aber so vor Ort jetzt, also Nordseetaufe zum Beispiel, war sonst irgendwie nach einer Stunde ausgebucht und da sind jetzt immer noch drei, vier Karten übrig. Also es ist auch wieder fast ausgebucht, aber eben nicht mehr so wie letztes Mal. Und wir hatten hier so einen Stammtisch, wollten sie jetzt hier gründen. Da war auch die Hälfte von denen, die sich angemeldet hatten, sie sind sowieso nur gekommen. Also es war auch nicht viel. Da war ich echt überrascht. Also deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich treffe auch nicht ganz so oft im Moment Leute im Wald. Okay. Ich meine, wäre ja schön, wenn die Spitze vorbei wäre. Ja, gut gesagt. Oder vielleicht liegt es ja auch da an den Caches, die du machst, dass du da nicht so viele Leute triffst. Nee, ich mache eigentlich ziemlich, also ich mache freitags ja, ist ja mein Sporttag so, als Ausgleich zur Arbeit. Und da ist es mir eigentlich scheißegal, was ich an Caches mache. Hauptsache, ich habe so eine 20, 30 Kilometer Runde. Und das sind dann tatsächlich auch so Tradis, so am Weg liegende. Da habe ich dann auch keine Anforderungen in dem Sinne. Also das sind schon so welche, wo du sonst immer die Leute triffst, viele triffst, selbst freitags. frage mich dann immer, ob ich der Einzige bin, der noch überhaupt arbeitet. Zweite badische Meisterschaft im Paddling-Weitwurf, das war die. Genau. Das lese ich gerade im Chat hier. Badische Meisterschaft gibt es jetzt auch schon. Damit hat der Alex Schweiger sich ja unsterblich gemacht mit seinem Paddling-Weitwurf. Das muss man ihm ja lassen. Ja. Ja, und dieses Jahr wurde die deutsche Meisterschaft nicht ausgetragen, weil der fiese Friese den Pokal nicht geschickt hat. Oh nein. Das war ein bisschen schade. Hat er den vergessen, oder? Ich weiß es nicht. Der Owner meinte nur, er hat einen Pokal nicht bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht gab es auch eine andere Veranstaltung, die sich früher gemeldet hat oder sonstige Sachen um die Ohren. Das ist ja auch süß. Nee, das hatte ich noch nicht gehört. Ich habe jetzt mit Events auch nicht so viel. Aber das finde ich auch spannend, dass der da durch die Gegend geschickt wird. Ich dachte, da gibt es jedes Mal einen neuen Pokal. Nee, das ist ein Wanderpokal. Hast du die schon mal gesehen, die Dinger? Den habe ich letztes Jahr auf der Badischen Meisterschaft gesehen. Also ja. das Dreigestirn da oben lässt sich auch echt was einfallen. Da muss man ja auch mal echt sagen. Also mit diesen Pokalen und allem. Das ist schon eine klasse Veranstaltung, das muss man den lassen. Das ist klasse, ja. Nur nicht zu viel loben, denn Alex steigt das dann nur zu Kopf. Ja. Aber ich glaube, der hört uns sowieso nicht, also von daher ist nicht so schlimm. Apropos, ist eigentlich dieser Anker wieder aufgetaucht, der dicke? Nee, habe ich nichts von gehört. Und da wäre ich mir ziemlich sicher, falls der aufgetaucht worden wäre, hätte man was davon gehört. Also da hätte Alex schon für gesorgt. Ich befürchte mal, dass der bestimmt irgendwo schon eingeschmolzen ist. Ja, das kann sein. Ja, denke ich mal, sonst der klaut so einen Anker da. Also, ja, wohl kann natürlich, aber nee, Kescher glaube ich einfach nicht. Hast ja nichts von. Hast das Ding zu Hause irgendwo in der Stube stehen? Kann ich mir nicht so bildlich vorstellen. Nee, also soweit ich weiß nicht, werde ich immer fragen. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, da in 4 Wochen oder wann das ist, da auch nochmal oben. Da werde ich ihn dann ja sehen, da werde ich mal fragen, was damit eigentlich ist. Das würde mich auch interessieren. Aber ich glaub das nicht. Wie gesagt, das wäre mit Sicherheit wieder durch alle Netzwerke gegangen und da kommt man ja nicht drum rum. Welche benutzt du denn eigentlich? Nur Twitter oder? Ich benutze eigentlich nur Twitter. Ja, bei Facebook, da habe ich mich schon vor 2 Jahren abgemeldet. Facebook habe ich irgendwie nicht verstanden, wie das funktioniert. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ja, okay, kann ich verstehen, ja. Ja, und dann hatte ich seltsame Freundschaftsanfragen von Leuten, die ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Da dachte ich, schnell weg. Und Google Plus? Google Plus haben die mich rausgeworfen wegen falschem, nicht echtem Namen. Ja, okay, klar. Ich bekomme da zwar regelmäßig noch Mails, wenn ich erwähnt werde, aber ich komme nicht mehr drauf. Das ist auch so. Ja, das ist für mich so das Opencaching.de der sozialen Netzwerke. Ja. Das haben alle als Kopie von Facebook, aber so richtig genutzt wird es nicht, was ich fast schade finde. Ja. Also ich dachte auch, als ich da eine Einladung bekommen habe für diesen Beta-Phase, dachte ich, das ist eigentlich interessant, das ist eine interessante Alternative zu Twitter, vor allem, weil du da halt auch andere Medien einbinden kannst und nicht an die 140 Zeichen gebunden bist. Mhm. Aber es ist eben, jo. Also ich glaube, die Kreisgeschichte ist was Gutes, aber viel zu kompliziert geworden. Dieses Einkreisen. Ja. Also das schreckt, glaube ich, viele ab, weil das ist echt von der Bedienung her, weiß ich auch nicht so richtig. Kann ich auch nicht so ganz viel mit anfangen. Verstehe? Das ist auch gut. Google, ich lese gerade im Chat hier. Google Plus ist das Sportstudio des Internets. Alle haben ein Ticket, aber keiner geht hin. Ja, viel Vibe, das trifft's. Das passt. Ich habe da auch irgendwie 450 Follower oder so. Und das sind vielleicht 5, die da regelmäßig schreiben. Und der Rest ist so, ich glaube, das ist einfach totes Gewaber da. So sehr ich denen das ja gönnen würde. Ich fand Google Plus ja auch besser. Twitter finde ich gut, aber Twitter ist mir einfach auch zu kurz. Also da kannst du wirklich nur platt schnacken. Ja, also diskutieren kann man da nicht. Ja. Und dann vor allem, wenn du da noch einen Link oder ein Bild einbindest, dann hast du ja noch weniger Zeichen zur Verfügung. Genau. Und die Workarounds wie Twitlonger oder so, das ist ja auch nicht so das Wahre. Nee, es gibt auch Clients nicht so richtig. Also ich benutze immer noch dieses Echophon auf dem PC und das hat im Moment Probleme sogar mit der Darstellung. Ja. Proppi schreibt gerade irgendwas zum Anker, aber er schreibt einen Link. Links kann ich immer nicht nebenbei gucken. Das wird ja nichts. Der Dicke. Discovered? Das hat einer discovered? Naja. Ich werde Alex mal fragen, da können wir immer noch mal drüber berichten. Jo, mach das. Ja, haben wir noch was an Themen? Willst du noch was loswerden? Nee, von mir aus. Jetzt haben wir ja anderthalb Stunden geredet. Ja, das ist wie immer, aber das stört schon keinen mehr, glaube ich. Oh, ich lese gerade, Anker ist wieder da, schreiben die Schlemmerkescher. Ja, okay. Schönen Gruß auch an euch beiden. Ich freue mich, dass ihr bald mal hier wieder vorbeikommt. Der Dicke ist wieder da. Das ist ja ein Hammer. Jetzt klicke ich doch mal drauf, was man ja nicht machen soll, weil dann immer für die Konservenhörer das natürlich jetzt so ein bisschen ins Stocken kommt. Aber sorry, das finde ich ja eine wichtige Info. Das interessiert doch bestimmt noch ein paar mehr. Ich nehme mal diesen Link davon, dem Groppi. Was will der denn jetzt? Der Dicke ist wieder da, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Oh, das ist auch schon vom 11. Juni, hat Alex das geschrieben. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wieso der wieder da ist. Also weiß einer von euch, warum der wieder da ist, lieber Chat? Also ist der einfach wieder aufgetaucht oder hat Alex irgendeinen umgebracht, um ihn wiederzuholen? Oder wie ist das gelaufen? Das finde ich ja doch nochmal spannend. Obwohl, jetzt können wir nicht 10 Minuten warten hier. Das muss ich dann in die Shownotes wohl mit aufnehmen. Ich hoffe, irgendeiner hat so ein bisschen mitgeschrieben, sonst muss ich morgen die ganzen Kommentare durchgehen. Irgendwer wollte den Podcast am liebsten schon morgen früh haben, am besten für die Fahrt zur Arbeit. Da ist die Nachfrage dann auch immer sehr groß, aber das schaffe ich, glaube ich, heute Abend nicht mehr. Nö, ansonsten, ja, weiß ich auch nicht. Ja, gut. Sind wir durch. Willst du noch wen grüßen, hätte ich fast gesagt. Ah, ich grüße hier mal den Flop und meinen Cash-Partner, den Max. Ja, und natürlich die Heckenländerin und das Mini-Casherle. Okay, bevor ich das eins muss ich ja natürlich noch wissen. Irgendwelche Caches, die wir besonders empfehlen müssen? Also ich kann alles vom Piratler empfehlen. Mhm. Wirklich alle Caches. Der macht richtig schöne Nacht-Caches, Multis. Selbst die Tratis sind richtig sehenswert. Wenn jemand am Kaiserstuhl ist oder im Südwesten, Piratler-Caches. Okay. Oh, ich denke gerade, eins muss ich noch sagen. Auf viel Vibes extra Wunsch. Ja, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Obwohl ich gerade einen Link bekommen habe. Es gibt wohl noch andere Filmdosen, das muss ich noch prüfen, die angeblich wasserdicht sein sollen. Glaube ich nie dran. Aber ich werde das prüfen, da gehen wir nochmal drauf ein. Ja, dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du dich als Gast zur Verfügung gestellt hast. Jo, bitte. Hat Spaß gemacht. Ja. Yep. Ich glaube dem Chat auch, sonst hätten sie nicht so viel geschrieben. Und ja, dann sage ich dir schon mal guten Abend, schönen Abend noch. Und schmeiß dich jetzt gleich mal aus der Leitung, damit ich hier nochmal so einen Abgesang mache. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Vielleicht sieht man sich mal irgendwo, auch wenn wir weit auseinander liegen. Aber nächstes Jahr besuche ich wahrscheinlich Sepp und Bertha mal und dann komme ich da mal in die Ecke. Dann vielleicht sieht man sich dann, ja. Mach das, okay. Alles klar, man liest sich. Ciao. Ciao. So, jetzt habe ich, glaube ich, beendet. Ja, dann sind wir durch. Dann habe ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Genau, raus cashen, das trifft's. Dann danke ich euch wieder fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Das war ja wieder ein wirklich sehr umfangreicher Chat hier im Hintergrund. Ich hoffe, ich habe das diesmal auch mit dem Chat besser in den Griff gekriegt. Habe ich noch was zu sagen? Ja, lieber Marc, sei mir da nicht böse, aber das kam mir vorhin, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, das kam mir vorhin echt so ein bisschen, weiß ich auch nicht, da fühlte ich mich ein bisschen angegriffen. Vielleicht habe ich das auch völlig falsch gesehen. Du kennst mich, müssen wir mit leben. Regeln wir, kriegen wir auch so mal, trinken wir Bier zusammen auf dem Schiff und dann ist das gut. Ansonsten wünsche ich euch alle einen schönen guten Abend noch. Naja, schöne gute Nacht eher. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sonst habe ich auch nichts zu sagen. applaudiert oder macht, was ihr möchtet. Ach, die Shownotes schicken, ja, die kannst du an diese E-Mail-Adresse, oh Mann, ich weiß sie gar nicht auswendig. Also wenn da Shownotes sind, dann schick sie mal an diese E-Mail-Adresse, die ich da auf Podhost stehen habe. Ich gucke jetzt gerade mal im Hintergrund schnell nochmal nach. Muss ich mir jetzt anmelden? Die weiß ich nämlich selber nicht auswendig. Die heißt podcast@gmx.info. Also relativ einfach. podcast@gmx.info. Und ja, umso schneller, umso besser, dann kann ich das Ding noch raushauen. Mal sehen wann. Also ich verspreche jetzt nichts. Nochmal einen schönen Abend. Alles Gute euch. Und jetzt schmeiße ich euch gleich aus der Leitung. Ciao. Hui! Hui bui! So, jetzt sind wir live runter. Alles gut. Das ist ja doch wieder länger geworden als gedacht, aber das ist ja eigentlich normal. Dann wünsche ich euch auch viel Spaß bei der Konserve. Ich hoffe, ich habe das heute mit dem Chat besser gemacht und ihr seid dadurch nicht ganz so genervt gewesen. Falls doch, dann kommentiert das auch ruhig so. Also ich habe überhaupt kein Problem mit sachlicher Kritik. Die nehmen wir uns immer zu Herzen und berücksichtigen auch, soweit wir sie einsehen. Ich denke mal, das merkt man eigentlich auch. Aber wie gesagt, ich hoffe eigentlich auch, dass es diesmal besser geklappt hat. Ein bisschen wird der Chat immer zu hören sein, Kinders. Das ist einfach so. Und dann wünsche ich auch euch jetzt, ach nee, gute Nacht. Naja, für die, die jetzt ins Bett gehen, gute Nacht. Für die, die gerade aufstehen, guten Arbeitstag. Na? Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß dran. Bis nächstes Mal.